dass ich bin, dass die verurteilte wurde, diejenige, die in der einigen Weide lebten, die angeweidet seine Mutter und Frau. Dass ich bin, dass die verwunderte Licht, Blenden und Reflexionen, diejenige, delektierte und weinte instinktiv von Freude und Schmerz. Die Spielen, meine Freude, mein Traum, mein Denken. Die Schule, meine Spiele, meine Freude, mein Denken. Mein Denken, mein Geist, mein Schöpfen, meine Spiele. 12 Jahre vergangen und die Untergliederung und Boden. 12 Jahre vergangen und Hormonen riechen die Kuspide mit Vulkanen und sprudelnden Bachen und Sedmassen aussehen. 9 Jahre mehr die Kuppel erscheint mit Freude und Denken, mit Gedanken aus Vernachlässigung, Dungen, Reifen. Eine Metamorphose von 20 Jahren weiter. Eine Metamorphose eines Lebens. Eine Metamorphose aus Tag zu Tag. Dass die verurteilte wurde, diejenigen, die in den Eingeweiden lebten, die Eingeweiden seine Mutter und Frau, dass ich bin, dass die verwunderte Licht, Blenden und Reflexionen, diejenigen, delaktet und weinte instinktiv von Freude und Schmerz, des Spielen, meine Freude, mein Traum, mein Denken, die Schule, mein Spiel, mein Freude, mein Denken, mein Geist, meine Schöpfung, mein Spiel, das ich bin, der Kavalier.